Es macht mich ganz krank, wenn du dich so aufregst. Es ging Nora doch wieder gut, nicht wahr? Der Arzt hätte sie bestimmt nicht entlassen, wenn es ihr nicht gut ginge. Es ging ihr nicht so gut, wie du das gerne hättest.